Hand, da werde Welt so gut. Wie seht denn ab, den Steen je Hand ist noch wie Narbe sot. An Heben sei der stille Mann, wie sägen, wo he leb. Und snacken wurde Heben hoch und wurde sot wohl deb. Noch wie still dat wär je Hand, da rührt kein Blatt an Boom. So ist dat nun nicht mehr je Hand, blut nachtens noch in Trom. Ach je, wenn da de Schäpe so allein entwiede fällt. Ne war je Hand, dat war in Tunte in sich auf de Welt. Unne in der Schummertit, denn is mi so tumut. Denn lebt mit langs den Rück so hit, als damals bi den Sod. Denn dreit mi so hastig als wär ich nicht allein. Doch allens, wat ich find, je Hand, dat is, ich sta und wen.